Sie hören eine Aufnahme des Proton, das freie Radio. Dieser Vortrag von Fricka Haug wurde am 5. Oktober 2007 in Bregenz gehalten, anlässlich des zweiten Vorarlberger Symposiums zu Frauen- und Geschlechterforschung. Veranstalterin ist der Verband Feministischer Wissenschaftlerinnen Wien. Der Vortrag von Fricka Haug hat den Titel »Die Prekarität ist von Natur aus weiblich«, Überlegungen zum Verhältnis von Produktionsweise, Geschlechterverhältnissen und dem großen Magen des Neoliberalismus. Fricka Haug war bis 2002 Professorin für Soziologie und Sozialpsychologie an der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik. Sie ist Vorsitzende des Berliner Instituts für kritische Theorie, Mitherausgeberin des historisch-kritischen Wörterbuchs des Marxismus und der Zeitschrift Das Argument. Und die neueste Veröffentlichung ist Rosa Luxemburg und die Kunst der Politik, im Mai 2007 herausgekommen. Der Titel Ihres Vortrags ist Die Prekarität ist von Natur aus weiblich, Überlegungen zum Verhältnis von Produktionsweise, Geschlechterverhältnissen und dem großen Magen des Neoliberalismus. Tag. Ich freue mich natürlich, bei euch zu sein. Ich brauche leider das Mikrofon, weil ich eine Bronchitis habe und zwischendurch geht die Stimme weg und sie trägt auf keinen Fall durch diesen Raum. Bitte das zu entschuldigen, obwohl man Krankheiten nicht entschuldigen kann eigentlich. Ne? Müsste ich ja dran schuld sein. Das Thema, ich habe eine Weile mit den Veranstalterinnen gestritten. Ich wollte überhaupt nicht zu diesem Thema sprechen, weil ich nicht wirklich weiß, wie man, aber das werden mir die anderen Referentinnen dann klar machen, wie man zum Thema Prekariat anders als im Verelendungsdiskurs sprechen kann. Also immer trauriger und trauriger wird die Geschichte, immer schlechter wird die Lage von Frauen, immer größer wird die Armut der Mehrheit der Frauen, die Unsicherheit, die immer mehr werden alleinerziehende Mütter und so weiter, ohne Ernährer, die Kinder sind ebenfalls in Armut, obwohl es Gewinnerinnen gibt in dieser Zeit, dachte ich, dass im Grunde Barbara Ehrenreich, falls Sie das noch nicht kennen, mit ihrem kleinen Büchlein Working Poor, eine wunderbare Skizze geliefert hat zu dem, was Prekariat für Frauen bedeutet, bis in die Haltungen und die Charakterbildung hinein. Dachte ich, danach gibt es eigentlich nichts und ich spreche darüber nichts, weil ich möchte zur ungewollten Passivierung, die das Thema uns aufdrängt, wenig sagen. Dann habe ich überlegt, vielleicht ist es besser, die Gegner zu studieren und habe Hartz bei uns in Deutschland mit seinen Hartz-IV-Sachen studiert und auch dazu geschrieben. Das ist wirklich lustvoller, das gibt auch mehr Kraft und so viel Zorn und auch Überlegungen zur Strategie. Hartz ist einer, der den neuen Menschentyp für unsere Zeit charakterisiert hat. Das ist fantastisch zu lesen, immer im Stabreim, nicht fit, flexibel und fantastisch oder so. Oder Rennen, Rackern, Rasen oder ähnliche Eigenschaften hat der neue Menschentyp. Und der braucht eine große Grundgeschwindigkeit. Ich kaue immer Tabletten, Emsersalz, damit ich die Stimme behalte. Also der braucht eine große Grundgeschwindigkeit, der neue Menschentyp, zum Take-off. Und das bedeutet, dass ganz viele am Rand, das stellt man sich jetzt so vor wie ein Karussell, ne, am Rand herunterfallen. Und wir müssen damit rechnen, dass das 10-30% werden. Auf die verzichten wir in Zukunft. Dachte ich, das ist prima. Damit kann man arbeiten, weil es unmittelbar zum Zorn und also zu Aktivitäten herausruft. Aber im Großen und Ganzen habe ich versucht, die Frauen, die Organisatorinnen hier davon zu überzeugen, dass man das Thema selbst, Prekariat, in eine andere Axiomatik setzen muss. Also die Punkte markieren oder die Kräfteverhältnisse, in denen es sich historisch verschieden bewegt, was sich ändert und das Thema also sehr viel weiter fasst. Ich habe deswegen 5 Thesenpäckchen dazu gemacht, die sind da angeschrieben, in der Hoffnung, dass wenn die nicht glatt zusammenpassen, weil ich so ewig lang nicht reden darf und jedes Thema allein mühelos eine Stunde ausfüllt, wenn ich das richtig begründet vorstelle, dass die in den Köpfen aufeinander reagieren und am Ende von euch eine prima strategische Theorie von euch produziert herauskommt. Jetzt prüfen wir, ob das so ist. Zum ersten Punkt, wie ist eigentlich die Lage von Frauen, habe ich die Stichpunkte schon genannt und ich nehme an, dass sie im Laufe der Zeit hier noch ergänzt werden und außerdem, dass jede hier im Raum mich belehren kann, was man dazu noch denken sollte. Ich gehe schon auf Punkt 2 über. Ich habe nämlich eben erst erfahren, dass ich halb so lang sprechen sollte, wie ich wollte. Mit der Erlaubnis, doppelt so lang zu sprechen, aber das muss ich dann jetzt einhalten. Jetzt gehe ich schon schnell über zu Punkt 2, die Vereinnahmung von Frauenforderungen durch den Neoliberalismus, Arbeit und Familie. Man kann das ausgeführt nachlesen in einem Buch, welches in Salzburg herauskam, Blanco, Segger und andere, weiß der Teufel, wie sie genau heißen. Das Interessante am Neoliberalismus und im Verhältnis zur Frauenbewegung ist eigentlich, dass wenn man sich wirklich Rechenschaft ablegt, man sehen wird, dass die wesentlichen Forderungen der Frauen aus der Bewegung der 1970er Jahre vom Neoliberalismus aufgenommen und gewährt sind, sodass wir nicht nur keine Frauenbewegung mehr haben, sondern im Grunde es auch unsinnig wäre, dieselbe Bewegung wieder aufzulegen. Und auch verständlich ist, dass die neuen Generationen davon gar nichts wissen wollen, weil sie eh im Mainstream wären mit dem, wenn sie Protestpotenzial haben, im Mainstream wären mit den Forderungen. Die Hauptforderungen bezogen sich nämlich auf die Frage der Arbeit, also Anerkennung der Hausarbeit, Neudefinition des Arbeitsbegriffs, sodass sämtliche Tätigkeiten und insbesondere die von Frauen eingeschlossen sind. Und der zweite Komplex war eigentlich Abschaffung der Familie, weil dieses ist das Gefängnis für Frauen, in dem sie sich nicht entwickeln können. Und der alleinernährende Mann ist der Tyrann, der sofort auch am besten entsorgt werden sollte. Und wir hatten ein Plakat, was wir auf den 1. Mai trugen, das hieß, die Frauen müssen die Familie stürzen, um ihre Persönlichkeit durchzusetzen. Das war frei nach, die Arbeiter müssen und so weiter. Gut, das waren die beiden Hauptpunkte. Und wenn man das jetzt ansieht, was eigentlich im Neoliberalismus geschieht, kann man ganz leicht verfolgen, dass diese beiden Dinge durch ihn praktiziert werden. Ich mache das ganz knapp an zwei Beispielen, weil ich einschärfen will als allgemeine These in alle Köpfe, nicht darauf zu bestehen, dass wir noch Frauenbewegung sondern darüber nachzudenken, dass der Protest der Frauen in den 70er Jahren, der Protest gegen das sogenannte fordistische Produktionsmodell war. Das fordistische Produktionsmodell sind die Arbeiter am Fließband, die am Reichtum, den die schnell entwickelten Produktivkräfte möglich machen, irgendwie teilnehmen, deswegen sich eine eigene Familie leisten können, erstmalig, eine eigene Hausfrau dafür ihr eigen nennen, welche ihre Kinder pflegt und für Kultur, Entwicklung, Erziehung und so weiter sorgt und bis in die Lebensphase hinein auch dafür sorgt, dass der Mann das Geld nicht in der Kneipe versäuft, sondern dass die Konsumtion ordentlich zum Wohl der ganzen Familie ausgegeben wird. Das Familienwohl, die Lebensweise mit zu regulieren, war Teil praktisch des fordistischen Modells, weil das erstmalig so war, dass die Arbeiter 8 Stunden oder 9 Stunden oder 10 Stunden in der Fabrik gleichförmige Bewegungen machen mussten. Und um dieses physisch durchzuhalten und das gleichzeitig sinnlos eigentlich, durchzuhalten, diese Bewegungen, musste klar sein, dass sie außerhalb der Fabrik sich erholen und eine wunderbare Familie haben. Der Nachwuchs ist geklärt, die Frau sorgt dafür. Sie dürfen auch nicht nachts auf Sexabenteuer gehen, dann können sie tags das nicht durchhalten. Also die Monogamie muss gewährleistet sein, Sexvorrat im Haus, da ist der Weg nicht so weit. Und so, alle diese Elemente gehören zum fordistischen Produktionsmodell. Die Unternehmer sorgten dafür, die staatliche Ideologie, Moral, ihr könnt praktisch alle Elemente studieren und feststellen, das gehört ganz genau alles zum Fordismus. Und so wie der Fordismus zu Ende ist in Richtung Hightech, bricht das auf. Aber das fordistische Modell war das, wogegen die Frauen protestiert haben. Die Familie als Gefängnis, der Mann als Alleinernährer, Haustyrann, der die Pantoffeln sich bringen lässt und nur noch Bier trinkt abends vorm Fernseher und so. Ne? Und der jetzt auftretende Hightech-Kapitalismus oder diese neue Form zu produzieren, braucht völlig andere Menschen, nämlich die, wie die bei Hartz beschrieben werden. Und jetzt gibt es nicht mehr die Kleinfamilie unter dem Schutz des Staates eigentlich, sondern die Anzahl der alleinerziehenden Frauen nimmt beständig zu. Es gibt auch nicht mehr den Alleinernährer. Schröder und Blair haben 89 in ihrer ersten Erklärung schon geschrieben, kein Mensch kann mehr einen lebenslänglichen Arbeitsplatz erwarten. So. Das bedeutet natürlich, dass der Alleinernährer passé ist, denn er kann gar keine Familie gründen. Er wird sowieso flexible oder prekäre Arbeitsverhältnisse vorfinden. Und insofern funktioniert das alles gar nicht. Es gehört eine andere Moral dahin und die Stellung der Frauen wird anders. Am besten kann man das verfolgen, wenn ihr das sozusagen theoretisch untermauert haben wollt, wenn ihr wiederum die Texte der herrschenden Regierungsklasse, des herrschenden Produktionsensembles studiert, also außer Hartz, wo man das sehr, sehr schön findet, oder in meinem Text zu Hartz, der ist abgedruckt in dem Heft Amerika Denken, da ist es kürzer, als wenn ihr Hartz im Komplett lest. Aber auch zwei andere Texte, die so aus der Mitte geschrieben sind oder aus der neuen Mitte. Das ist die sich dem Neoliberalismus verpflichtende Sozialdemokratie europaweit. Und da ist es einmal das Regierungsgutachten des Club of Rome. Sagt euch der was? Da kann man sicher sein, das ist irgendwie regierungskonform, liest sich für euch revolutionär. Und ich beschreibe das ganz kurz, weil ich das im fünften Punkt wieder aufnehme. Und Anthony Giddens, sehr empfehlenswert zu lesen, Die neue Mitte, wo er abrechnet mit den Vorstellungen zur Familie aus dem Fordismus und jetzt eine neue, andere, gleichberechtigte, demokratische Familienart empfiehlt. Ich sage ganz kurz was zu beiden, in der Annahme, dass ihr das nicht kennt. Ich habe das auch geschrieben in einem Text, der heißt Terrainverschiebungen für eine neue Politik um Arbeit. Dieser Club of Rome hat im Prinzip vier Grundgedanken, die es sich zu merken lohnt. Das erste ist, eine Gesellschaft, die rein auf Tausch, also und auf Erwerbsarbeit basiert, ist nicht haltbar. Wir steuern im Augenblick auf eine Katastrophe zu. Wir können erwarten, dass bis zu 2/3 der Gesellschaft auf die Weise nicht mehr gebraucht werden. Und das bedeutet natürlich, bedauerlicherweise kann man die nicht einfach in Müllschlucker tun, sondern die treten als soziale Unruhe wieder auf. Also muss etwas geschehen, um das Ganze zu regeln. Die Idee ist, und jetzt kommen sämtliche Forderungen der Frauenbewegung explizit zum Zug. Also nicht, werden heimlich untergemüllt, sondern die Frauenbewegung hat es uns schon gesagt, wir brauchen eine Neudefinition des Arbeitsbegriffs. Was wir bisher als Arbeit genannt hatten, wollen wir in Zukunft Beschäftigung nennen. Im Übrigen nehmen wir auf alle Haus- und Reproduktionsarbeiten und etwas, was Sie als drittes in drei Abteilungen, als drittes nennen Sie Eigentätigkeiten. Das ist sowas, so vom Hobby bis zur Bildung, kann man sich was darunter vorstellen, ne? Autowaschen und Gartenarbeit und so, was man für sich selber tut, diesen Komplex und dann eben die ganzen Reproduktionssachen und die ehemalige Erwerbsarbeit. Und jetzt muss der Staat nur dafür sorgen, dass diese drei Teile der Arbeit geregelt werden über ein Grundeinkommen. Kennt ihr auch als Diskussion. Wir sind jetzt in der Mitte, wir sind nicht im linken Rand. Ein Grundeinkommen und dass diese Teile alle ergriffen werden. Also dass in jede Biografie alle drei Teile reingehören und nicht einer macht die Reproduktionsarbeit und einer macht die Erwerbsarbeit und so und einer betätigt sich nur noch in Hobbys. So nicht, sondern jeder muss einen Teil davon haben und über ein Grundeinkommen wird geregelt und über eine negative Einkommensteuer, dass man auch davon leben kann. Und auf diese Weise wird man gleichzeitig auch das Problem regeln, dass die Einzelnen, was vielleicht bei euch anderen noch rauskommt, in große Verzweiflung fallen, weil sie zum Beispiel einen Minijob an einen anderen Reihen und nirgends anständig Identität ausbilden können, weil die um Arbeit gekoppelt ist. Das kann man auf die Weise ganz prima regeln, denn man kann zum Beispiel seine Identität darum bauen, dass man ein begnadeter Bildhauer ist. Das tut man auch einen Teil des Tages und sein Geld verdient man durch Taxifahren. Und es ist aber kein Problem, wenn man Taxifahren jetzt nicht zum Identitätsausbilden braucht. Das hat man ja um den Bildhauer. So, das ist der Club of Rome im Großen und Ganzen. Das geklärt, ne, was er uns, wie er die Frauenforderungen aufnimmt. Ihr erkennt sie auch alle drin wieder. Und auch, welche Sprengkraft drin liegt. Und ich komme am Ende darauf, welche fehlt. Und der nächste ist Giddens. Da ist es eigentlich ziemlich genauso. Ist auch ein sehr bemerkenswert für uns fortschrittlicher Mensch, der über Familie so nachdenkt, dass das, was wir als Frauenbewegung als Familie bekämpft haben, sowieso schon nur noch Ideologie war zu der Zeit und gar nicht mehr Wirklichkeit. Weil nämlich auch damals schon, also in den 70er Jahren, die Familien weitgehend zerrüttet waren. Es gab ganz viele Alleinerziehende und diese Ernährerfrage funktionierte auch gar nicht mehr vollständig. Und nun haben die Frauen noch zusätzlich neue Ansprüche ausgebildet, nämlich sie möchten auch noch sexuell frei sein. Monogamie ist nicht mehr der letzte Hit. Und dann gibt es noch die Vorstellung, dass man auch Homo-Ehen eingehen könnte und dass auch homosexuell zusammenlebende Paare Kinder erziehen könnten und so weiter. Das findet er alles in Ordnung. Das soll sofort alles gewährleistet werden, denn die Familie ist eigentlich nicht so ideologisch zu betrachten, wie das bislang der Fall war, sondern als der Ort, an dem Demokratie gelernt wird, wie in der Gesellschaft. Und das muss auch gelernt werden. Und das ist der Stammort dafür. Und also muss in der Familie auch alles konsensuell geregelt werden. Und Frauen können in den Beruf gehen und können emotional gleichberechtigt auftreten. Lauter solche Ausdrücke, die ihr, Begriffe, die ihr auch kennt, wahrscheinlich aus euren Diskussionen. Das ist ein Vorschlag für das Familienmodell. Und der Haken da drin, den man ja sofort sucht, ist, er schlägt als Lösung für die Generationenfrage, also Familie wird entmystifiziert auf die Generationenfrage. Wie soll die Generation, die laufende, altern? Wie soll die neue heranwachsen? Das müssen wechselseitige Verpflichtungen geben, Generationenverträge und so weiter. Und das bedeutet für Giddens, es braucht nur einen einzigen Vertrag, den nennen wir den Elternschaftsvertrag. Das war ganz was Witziges. Bei jeder irgendwie gearteten sexuellen Einlassung muss sofort ein Elternschaftsvertrag gegründet werden für den Fall, dass ein Kind dabei herauskommt. Es verpflichtet die Eltern nicht miteinander zu leben. Das können sie halten wie ein Blumenstrauß. Sondern es verpflichtet beide, in Zeit und Geld sich für das wachsende Leben verantwortlich zu fühlen, also Hausaufgaben und was dann so alles anfällt, mitzubewachen und das Geld herbeizubringen. Fehlt auch was sehr Witziges. Das hört ihr aber sofort, was da fehlt, nämlich die Frage der Kindererziehung bleibt nach wie vor privat. Verantwortlich sind die privaten Erzeuger blutsmäßiger Art. Sehr merkwürdiger Stopper in einer so relativ revolutionären Auffassung. So, das ist der zweite Teil. Und die Aufnahme dieser Punkte, die sind natürlich ganz prima für ein neoliberales Produktionsmodell, wo alle flexibel und fit und allseitig breit und leistungsstark sich in die Gesellschaft einmischen sollen. Ich wechsle jetzt den Standpunkt und gehe also auf das dritte über. Der neue Feminismus ist konservativ. Das ist eine ganz merkwürdige Diskussion, die ich euch leider nicht entfalten kann. Das ist im Augenblick meine Lieblingsdiskussion. Das mache ich in Wien nächste Woche. Nämlich, wir treten ja in all diesen Punkten irgendwo auch auf. Und die Frage ist, was ist eigentlich mit den Feministinnen und was ist mit dem Feminismus? Wenn wir das Ganze ja so von oben betrachtet, sind wir ja Struktureffekte oder so Elemente da drin. Aber was ist mit uns als Subjekten da drin? Was mich verwundert hat, ist in den letzten Ich wusste schon lange, dass die Frauenbewegung am Ende ist. Seit einiger Zeit weiß ich, dass das mit dem fordistischen Niedergang oder dem Ende des fordistischen Produktionsmodells zusammenhängt. Aber was mich dann verwundert hat, war, dass seit 4 Jahren etwa es unaufhörlich Schlachten in den Medien gibt in Deutschland, die abrechnen mit dem Feminismus. Natürlich mit den 68ern, aber vor allem mit dem Feminismus. Und zwar in 2 Wellen geht das. Entweder geht es darum, dass die Feministinnen sowieso die Gesellschaft schon übernommen haben und überall eigentlich in der Regierung sitzen und sämtliche Medien organisieren, sämtliche Verlage werden von Frauen geleitet, die Infomasterinnen oder Infotainerinnen oder wie sie heißen, bei euch heißen sie, glaube ich, Maintainerinnen oder so. Aber die im Radio, im Fernsehen auftreten und solche Runden machen, sind auch alles Frauen und die machen eigentlich die Politik. Und insofern ist die Republik längst in den Händen von Frauen. Das ist die eine Linie. Und die andere Linie ist völlig konträr dazu, das macht aber nichts in einem Mediendiskurs. Niemand will vom Feminismus noch was wissen. Der ist alt und nur opferartig, wehleidig, jämmerlich, nur frustrierte Mütter hängen da noch drin rum, während die jungen Frauen sind irgendwie lebenslustig, sprühend, freudig in die Zukunft blickend und wollen also von dem nichts wissen. Diese beiden Diskurse laufen nebeneinander, wechseln sich ab. Ihr findet die in allen großen Medien und sind jetzt in allerjüngster Zeit aufgehoben worden durch 2 Elemente oder 2 Hauptstränge. Ich verkürze das jetzt leider ohne Zitate. Ihr würdet euch Kugeln vor Lachen, wenn ich alle diese Zitate vorführen könnte. Aber jetzt gibt es 2 Stränge. Der eine ist, kennt ihr auch bei unsere Ursula von der Leyen? Ja, ne? Die hat also einen großen Aufmacher bekommen in der FAZ, der neue Feminismus, ist auch klar, der alte ist weg, der neue Feminismus ist konservativ. Und sie fasst sich darunter. Und das wird verstärkt durch, die kennt ihr auch, Eva Herrmann, ne? Dass die Frauenbewegung die Frauen daran gehindert hat, ihr eigentliches Leben zu verwirklichen und ihrer eigentlichen Mutter- und Fürsorgerolle nachzukommen und das eigentlich schöne Leben besteht, also darin, neuem Leben zur Welt zu verhelfen, es fürsorglich zu umgarnen und so weiter. Ne? Das ist die eine Linie, das ist die eine schon staatlich und schon staatlich eingebaut und geht zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die nächste geht, eigentlich sollen alle Frauen in der Familie sein. Und die dritte, noch eine dritte Partnerin dazu, wir müssen uns jetzt angewöhnen, Sachen niemals mehr einlinig zu sehen, sondern immer als ein Ensemble, wo dann bestimmte Kraftfelder sich eröffnen, in denen Politik gemacht werden muss von uns. Die dritte da drin ist eine Frau, kennt ihr sicher auch schon, namens Thea Dorn. Die repräsentiert auch nur eine Strömung. Das ist der neue Feminismus, sind die starken Frauen, die Elite. Jeder von uns kann gewinnen, wenn sie nur richtig die Ärmel aufkrempelt und was leistet. Dafür muss sie aber ganz, ganz toll sein. Und dann kommt sie an die Spitze, wie Merkel oder so, oder Condoleezza Rice oder so. Aber das ist, können wir alle. Und die F-Klasse, so heißt ihr Buch, die F-Klasse, das sind die wirklich fähigen, großartigen Frauen, auf die setzt der neue Feminismus. Haben wir also 3 witzige Diskurse und rückwärts kann man entziffern, dass was die Medien, ich will nicht eine Verschwörungstheorie hier vorführen, sondern nur die einzelnen Teilchen, die da gebaut werden, sind ja dann auch im Zeitgeist und komponieren sich wie zu einer Verschwörung, ohne dass es dazu einen Think Tank braucht, der sagt, und jetzt macht ihr das, sondern das fällt einem dann von selber ein. Ne? Sodass wir praktisch eine Strategie, ich nenne das trotzdem Strategie, die jetzt der Effekt ist, eine Strategie hatten, den alten Feminismus total zu entsorgen. Weg damit. Und auf der Leerstelle, wo jetzt Feminismus war, entsteht ein neuer Feminismus, der einerseits auf Elitefrauen setzt, andererseits das alte Fürsorgeideal von Frauen wieder aufstellt und dritterseits so eine staatlich geförderte Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das heißt Frauen fit für den Arbeitsmarkt, empfiehlt. Alle drei haben mit Feminismus, wie er aus der Frauenbewegung war, absolut 0, nichts zu tun, weil dem Feminismus der damaligen Jahre ging es um keins von denen, sondern um eine andere Gesellschaft. in der es möglich war, Frau zu sein, ohne gleichzeitig unterdrückt zu sein, in der man als Frau, als Mensch leben konnte. Und das bedeutete natürlich, die Gesellschaftskritik musste radikal werden, weil es braucht eine andere Gesellschaft, um als Frau, als Mensch zu leben. Und so war das so, dass dieses Stück abgeschnitten ist. Es gibt übrigens dazu eine ganze Menge witzige neue Vokabeln, die das verträglich machen. Zum Beispiel Hausfrauen, das wisst ihr aber auch, oder in Österreich ist alles anders. Ne? Hausfrauen heißen bei uns jetzt Familienmanagerinnen. Da hört man die Ähnlichkeit zu der Unternehmerin, ne? Und jede wird auch eine Unternehmerin in diesem regierungsmäßigen Vokabular und so weiter. Bin jetzt bei dem nächsten Punkt, Gesellschaft der jetzigen Produktionsverhältnisse. Das wollte ich auch nur erinnern, dass ich habe das ewig ausgeführt auf 80 Seiten in diesem Büchlein Historisch-kritisches Wörterbuch des Feminismus. Gibt es einen nicht sehr leicht, aber sehr historisch genauen Artikel über Geschlechterverhältnisse, der damit endet, dass es Produktionsverhältnisse sind. Ich wollte in eure Köpfe nochmal einschärfen, dass es nützlich und notwendig ist, Geschlechterverhältnisse niemals als Beziehungen zwischen Männern und Frauen zu denken, sondern als Produktionsverhältnisse. Das bezieht sich auf ein relativ jetzt vereinfachtes Denkmuster, was ihr bei Marx und mehr bei Marx als bei Engels, also bei Marx findet. Kurz gesprochen, die Menschen produzieren ihr Leben selbst. Die Produktion des Lebens bedeutet die Wiederherstellung von sich selber und von fremdem Leben. Dieses zusammen nennen wir Reproduktionsarbeit, denn auch die Eigenreproduktion gehört ja dazu. Und sie produzieren Lebensmittel zum Leben. Im Laufe der Geschichte der Menschen geht dieser Sektor, wo Lebensmittel produziert werden, baut sich auf, wird immer toller entwickelt, Maschinen, Produktivkräfte, Kapitalismus, Profit und so, wird alles in diesem Sektor angeeignet. Infolgedessen gewinnt er die Oberhoheit über die Produktion des Lebens und seine Pflege und seine Wiederherstellung und unterwirft sich diesen Bereich. Das könnt ihr auch noch bei Marx lesen, dass das so ist. Und das bedeutet natürlich, dass für diejenigen, die jetzt in dem Bereich ansässig sind, was zumeist Frauen sind, die Unterordnung unter die allgemeinen oder eine allgemeine gesellschaftliche Marginalisierung fällt. Das bedeutet aber, dass was immer wir denken, wir gleichzeitig, also über die Gesellschaften, wo können wir eingreifen und welche Widersprüche gibt es und wie entwickelt sich alles, was immer wir also darin denken, sich doch die Frage stellen muss, wie regelt eigentlich diese Gesellschaft, in der wir jetzt leben, die Reproduktion der Menschen, der neuen Menschen und der Menschen selbst. Und was ist sie unterworfen und von was ist sie abhängig? Und solange, Marx hat geschrieben, solange sich die Gesellschaft nicht um die Sonne der Arbeit dreht, wird sie keine Ruhe finden. Aber das können wir durchaus ergänzen. Solange sie sich nicht um die Sonne ihrer eigenen Reproduktion dreht, wird sie keine Ruhe finden. Denn es wird der eine Sektor den anderen unterwerfen und es wird Knechtschaft und Unterdrückung und Prekarität und sonst welche Schrecklichkeiten geben, solange nicht die Frage, wie leben wir eigentlich, die dominante Frage ist, der die Frage, wie produzieren wir Lebensmittel, untergeordnet ist, gesellschaftlich. Deswegen war mein Vorschlag, der war, als ich es geschrieben habe, total ketzerisch. Zwischen könnt ihr das sprechen, aber dann weiß man nicht genau, warum war das ketzerisch. Der Vorschlag ist also, Geschlechterverhältnisse als Produktionsverhältnisse zu denken. Der hat dieses technisch gemeine an sich, dass er die Menschen, das Machen von Menschen als Produktion spricht. Aber das finde ich weniger schlimm, als es ganz zu marginalisieren. Also das finde ich weniger mechanisch. Was er als ketzerisch hat, ist, dass er diesen heiligen Begriff Produktionsverhältnisse, der also verbunden ist mit Kapital und Lohnarbeit und Aneignung und Ausbeutung und Profit, auf die Geschlechterverhältnisse rüberzieht. und sagt, dieses sind die, es gehört immer beides hinein, dieses sind die Produktionsverhältnisse. Infolgedessen könnt ihr feststellen, falls ihr das sucht über Google oder sonst wo, dass die traditionellen Marxisten, soweit es solche noch gibt, das entweder nicht zur Kenntnis nehmen oder die Tragweite nicht erkennen dessen, was das bedeutet. Ich bestehe aber weiter darauf. Man kann erkennen, wenn man es so betrachtet, wie die Widersprüche sich verschieben und verrückte Formen annehmen. Zum Beispiel bei dem vorher genannten, in den vorigen Punkten, ist es so, dass es natürlich im Neoliberalismus viele weibliche Gewinnerinnen gibt. Also Frauen Sachen dürfen und können und machen, die sie lange, Jahrzehnte nicht getan haben. Die findet ihr an der Oberseite der Gesellschaft und die auch dann als Vorhaltemodelle. Ihr könntet ja doch eigentlich, wenn ihr nur wolltet und wenn ihr nur leistungsfähig und stark genug werdet, könntet ihr auch all diese um den Globus rasenden Managerinnen werden und Politikerinnen und sowas. Jede von euch kann Condoleezza Rice werden, ist doch wohl hoffentlich logisch. Und wenn ihr das nicht schafft, seid ihr selbst schuld. Versagerinnen. Das ist die eine Seite davon, ne? Auf der anderen Seite, also das ist sozusagen das ideologisch Stabilisierende in dieser aufbrechenden Unruhe, wo Frauen auch was werden können. Und die andere Seite ist, dass die alten Fürsorgeideale aus der fordistischen Zeit allesamt fortleben. Wir haben sowohl das alte Patriarchat, als auch wir diese alten Fürsorgemuster alle haben, sodass der zentrale Begriff, den man fürs Erkennen dafür braucht, der Ungleichzeitigkeit ist. Wir haben die Sachen gleichzeitig, was eine unheimlich gefährliche und auch eine vielversprechende Situation für uns ist. Denn die sind miteinander im Widerspruch. Und es ist natürlich so, dass wenn ihr euch die Regierungslandschaft anguckt, ist es, ihr könntet das zum Beispiel an dem, also Reproduktionstechnologie zum Beispiel, ne? Da könntet ihr leicht sehen, dass der Staat nicht einfach den Großkapitalen die Stammzellforschung überlassen muss, weil er gegen sich den Block hat von Kirche und Gläubigen und rechten und konservativen Bürgern. Und ohne die kann er nicht an der Macht bleiben und so weiter, sodass er in ein Widerspruchsszenario gerät. Nicht wahr? Ihr könnt das Feld als ein Widerspruchsfeld entziffern, in dem immer die alten Fürsorgerideale und die alten konservativen Ideale bleiben. Und gleichzeitig die neuen rasant um die Welt kurven mit Frauen drin, die das stützen, auf beiden Seiten. Und die Situation ist für uns ermutigend, weil wir viel machen können und ist gleichzeitig erschreckend, weil natürlich die alten Muster, wenn sie frustriert werden, zu Rechtsradikalismus neigen oder zu allerlei Fundamentalismen. Ungeheure Mengen von Fundamentalismen brechen auf. Ich weiß nicht, ob ihr das im Einzelnen mitverfolgt, zum Beispiel wenn die Leute aufgefordert werden, Pädophile anzuzeigen und sie zu lynchen oder sonst was. Oder es geht bis kurz davor und dann tun sie es in der Wirklichkeit. Ne? Es ist also ein Klima für fundamentalistische Ausbrüche und für Rechtsradikalismus. Diese Ungleichzeitigkeit, dass beides geht. Und das Patriarchat, für uns, ich finde es so günstig, dass für uns das Patriarchat nicht bedrohlich, sondern lächerlich ist. Deswegen habe ich angestiftet, hier in Bregenz übrigens, eine ganze Gruppe, aber inzwischen mache ich das ganz viel auch für die Luise Pusch, dauernd Glossen zu schreiben, wo man das Patriarchat noch sieht. Weil man darüber lachen konnte. Man kann das schreiben und lachen, wie das alte Patriarchat in den Haltungen und Gewohnheiten sitzt. Und zwar, je mehr es abgewirtschaftet hat, umso hartnäckiger. Und das muss man aber auch tun. Man muss diese Glossen schreiben, um sich daraus zu befreien. So. Ich nenne das, dass wir angestiftet sind zu weiteren Utopien. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Ich hoffe, ich bin noch in der Zeit. Ist das okay? Das heißt Gerechtigkeit und Demokratie, die vier in einem Perspektive. Auch ganz verkürzt. Ich mache jetzt einen Vorschlag, wie ich denke, wie wir die verschiedenen Stränge zusammennehmen können und zu einer Politik von Frauen, zu einer neuen Politik von Frauen verdichten, die gleichzeitig utopisch, aber gleichzeitig auch realistisch ist, in dem Sinne, als sie sofort einleuchtet und deswegen viele findet, die das mitmachen wollen oder werden. Ich probiere das jetzt in Deutschland aus und empfehle euch, das auch mal zu überlegen. Die erste Idee ist, es gibt seit 1984 die Diskussion, dass wir zu wenig Arbeit haben. Nennt sich Krise der Arbeitsgesellschaft und ist verbunden, das kennen alle von euch inzwischen auswendig, mit der Entwicklung der Produktivkräfte, und die neue Technologie braucht weniger Arbeitskräfte, also sind weniger nötig, besonders wenn wir ihnen die Arbeitszeit auch noch verlängern und die Lebensarbeitszeit auch noch verlängern, dann braucht man immer weniger und immer mehr fallen an den Rändern runter, wie das auch im Club of Rome war. Ein Drittel ist schon überflüssig und das kann man immer so weiterfahren. Und die erste Versuche, das ging als erstes an einen Auftrag an die Soziologen. Sie sollen ein Modell entwickeln, was nicht im Zentrum die Arbeit hat. Damit wir auch diese Identitätsfrage und sowas irgendwie harmlos gelöst kriegen. Das heißt, sie sollten das im Diskurs lösen. Nur so. Das ist nicht besonders gut gegangen. Ich dachte ziemlich bald, das ist eigentlich eine völlig perverse Politik, die gemacht wird, dass man immer darüber nachdenkt, welches könnten wir jetzt noch tun, welches Arbeitsplätze schafft. Wie wäre es, wenn man noch dort irgendwie ein Werk aufbaut? Es schafft Arbeitsplätze und das wollen wir subventionieren, als hätten wir nicht sowieso zu viel Arbeit. Wir haben doch gar nicht zu wenig Arbeit, wenigstens wenn wir mal jedes Individuum einzeln angucken. Es hat viel zu viel Arbeit und nicht zu wenig Arbeit. Also ist das doch ein perverser Slogan. Und wir sollten als erstes auftreten in der Gesellschaft und sagen, wir haben viel zu viel Arbeit und ich rechne euch das jetzt mal vor. Das ist das viel in einem. Als Frauen können wir das formulieren. Man kann das übrigens nur vom weiblichen Standpunkt formulieren, aber dann allgemein setzen. Wir haben ja, sagen wir mal, wir können es uns leisten, 4 Stunden in der Erwerbsarbeit zuzubringen. Dann haben wir noch 4 Stunden für die Reproduktionsarbeit. Da haben wir schon einen 8-Stunden Arbeitstag. Aber das reicht ja nicht, weil wir ja auch noch 4 Stunden brauchen. Das ist jetzt gesellschaftlich auch an der Zeit, dass wir die in uns liegenden menschlichen Möglichkeiten entwickeln. Lernen, Kulturelles und alles, was wir könnten, also singen und tanzen und dichten und Theater spielen und alles, was menschlich möglich ist, überhaupt zu entwickeln. Es muss ja nicht so sein, dass alle bloß immer einen Blick in die Furche setzen und abends fallen sie völlig erschöpft in die Betten oder vor den Fernseher. Sondern Menschen können ja unheimlich viel dichten und so. Wenn ihr schon eine Woche mit Frauen verbringt, werdet ihr sehen, wie viel schlummernde Fähigkeiten sind da, die alle nach Ausbildung und Entwicklung drängen, brauchen wir auch 4 Stunden dafür. Und dann ist es ja unmöglich, dass wir uns nicht als politische Menschen politisch gestaltend in der Gesellschaft bewegen. Was immer wir versucht haben zu fordern und zu verlangen, war ja sowas Basisdemokratisches. Das heißt, wir müssen die Gesellschaft gestalten. Als ich die Frauen der Zapatistas las, als die Zapatistas, auch ein Begriff noch, ne? Obwohl die still um sie geworden ist. Als ich die das erste Mal las, hat mich das am meisten erschüttert geradezu, dass diejenigen Frauen, die die ärmsten der Armen in der Welt sind, die also, wo die Indigena-Frauen, deren Männer längst kulturell aufgefressen sind, das heißt, die sind dem Alkohol und den Drogen verfallen und die Frauen tun alles. Sie müssen die etwas produzieren im Kleingewerbe, es auf über Kilometer auf den Markt bringen, verkaufen, die Kinder kriegen, die Kinder großziehen, in die Schulen bringen, sie davon abhalten, von den Lehrern vergewaltigt zu werden, dass die Lehrer ihnen irgendetwas beibringen und so weiter. Und die Frauen der Zapatistas haben ein Manifest gemacht für die Zapatista-Revolution. Und das geht so. Wir tun alles in der Gesellschaft und sind für alles verantwortlich, dann wollen wir auch für alles verantwortlich sein. Wir verlangen, dass wir die Lehrer aussuchen, bestimmen, was in der Schule gelernt wird, dass wir den Schulplan machen, dass wir die Weise, wie produziert wird, das Verkehrsnetz und so weiter. Und dann hatten sie sich praktisch überall in der Regierung in ihrem Anspruchsnetz. Und weil man dann redlich ausrechnen muss, was tun wir denn dann mit den Männern, wenn die doch irgendwie überflüssig sind, hatten sie vorgeschlagen, dass alle Plätze doppelt besetzt werden. Also dass auf jeden Regierungsposten ein Mann, eine Frau kommt. Nicht Quoten, sondern einfach eine Zentralquote. Ne? Jeder Platz wird gleich mit zwei Menschen besetzt, weil es ja auch zwei Geschlechter gibt. Also ist es klar, dass das so gemacht wird. Ich dachte, mein Gott, wenn die das können, warum konnten wir das nicht längst? Wir in unseren viel entwickelteren Ländern habe also gefunden, dass wir einen weiteren Teil, wenn wir jetzt mal mechanisch denken, von 4 Stunden brauchen für Politik lernen und Politikgestaltung und Politik machen. Daraufhin kam ich auf einen 16-Stunden-Arbeitstag und dachte, das ist eine politische Losung, mit der können wir auftreten. Wir verlangen nicht weniger als einen 16-Stunden-Arbeitstag und das bedeutet radikale Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit für alle auf 4 Stunden. Das kann die Gesellschaft mühelos tragen. Damit haben wir gelöst das Arbeitslosigkeitsproblem, denn wenn alle nur noch die Hälfte arbeiten, brauchen wir viel mehr arbeitende Menschen, als wir haben. Das ist so verteilt. Es bedeutet eine andere Verteilung der Reproduktionsarbeit. Automatisch ist sie jetzt bei Männern und Frauen gleich, in gleicher Weise. Damit ist auch die Frage der Altenfürsorge und der Rentnerproblematik und sowas alles aus diesem Flickwerkcharakter entlassen und gleichmäßig verteilt. Es bedeutet eine Veränderung des Politikmodells von der Stellvertreterpolitik auf die Politik machen wir. Und es bedeutet endlich den Anspruch, sich als Menschen allseitig zu entwickeln. Nun kriegt man, das ist natürlich eine Utopie, man kriegt es nicht sofort, aber man kann es doch als Perspektive ansteuern und es ergibt, wenn ihr das durchrechnet oder es verinnerlicht, für alle einzelnen Fragen, die auf euch zukommen, eine Verschiebung des Schwerpunktes. Ihr werdet das merken und damit das nicht eine bloße Behauptung bleibt, sage ich mal ein paar Sachen, die im Augenblick diskutiert werden, die ihr dann in ein solches Modell einträgt. Wir haben natürlich politisch gesehen, haben wir mehrere Bewegungen auf die Weise zusammengeschlossen. Die Arbeiterbewegungspolitik, die sich auf die Verbesserung der Arbeit und der Arbeitsbedingungen und so weiter abzielte, ist natürlich da drin in den 4 Stunden Erwerbsarbeit. Wir haben nicht völlig darauf verzichtet. Die Patriarchatskritik der Frauenbewegung ist in der Frage der Reproduktionsarbeit drin und zusätzlich haben wir eine Frage der Zeitverwendung oder Zeitpolitik und das Politikmodell. Jetzt wollte ich die Frage, was wird zurzeit diskutiert, in so ein Spektrum einlassen. Bei uns in Deutschland gibt es ja seit 100 Tagen, 102 Tagen die Linke als Partei. Und da drin gibt es einen unheimlich lebhaften Frauenflügel. Sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Wir machen jetzt die erste Konferenz, weil die aus so unterschiedlichen Gegenden kommen und keine Feministinnen sind. Und es ist unglaublich mühsam, aber sie sind sehr lebendig. Und da drin gibt es Christa Müller. Ist euch die ein Begriff? Das ist die Frau von La Fontaine. Eine sehr intelligente Frau, die über Ökonomie und solche Sachen bislang gearbeitet hat, hat sich plötzlich auf Eva Herrmann geworfen, ist selbst Eva Herrmann geworden, sagt, nichts ist toller für eine Frau, als Leben zu gebären und es dann groß zu ziehen und zu Hause zu bleiben. Und wir, die Linken, sagt sie für die Linken, weil sie dort familienpolitische Sprecherin im Saarland ist und wird von La Fontaine gestützt, der wiederum die notwendige charismatische Figur ist, dass überhaupt die Linke im Westen Fuß fasst. Wir, die Linke, fordern ab sofort, dass Mütter zu Hause bleiben und dafür ein Geld bekommen und dass diese Fremdbetreuung in Kinderkrippen und Kindertagesstätten aufhört. Dann bewältigen wir auch das Aufmerksamkeitsproblem von Kindern. Das kommt nämlich daher, dass Mütter ihre Kinder von sich werfen in Kinderkrippen. Und so kurz die ganze alte konservative Scheiße ist wieder da aufgestanden und es wird von ihr vertreten. Die Frauen in der Linken rasen Sturm und sagen, nein, wir wollen Erwerbsarbeit und uns um Arbeit zentrieren. Das ist die falsche Strategie in dem Fall. Sie müssten es, ich versuche das jetzt mit Ihnen, ne? Sie müssten es zusammenbinden. Sie müssten ein so 4x4-Modell haben, wo die Frage, wie ist das eigentlich mit der Reproduktionsarbeit aufgehoben ist, aber keinesfalls die Dominanz haben darf, sondern zu den anderen Fragen gehört. Und selbstverständlich gehört die politische Beteiligung dazu. Keine Frau sollte zu Hause eingesperrt werden und aufpassen, dass ihr Kind kein Aufmerksamkeitssyndrom bekommt oder sonst was und dafür Geld bekommt. Und die Sache wiederum muss mit dem Grundeinkommen diskutiert werden, wie das der Club of Rome hatte, der im Übrigen, wie ihr bemerkt hat, vergessen hat, die Menschen in die politische Gestaltung einzubeziehen. Die hatten nur eine Dreiteilung. Und sie hatten als zweiten Punkt nicht die Entwicklung aller menschlichen Fähigkeiten, sondern das Recht, ein Hobby zu haben. Das ist nicht das, was wir wollten, nicht wahr? So. Aber man kann das trotzdem aufnehmen und es ist günstig, wenn man auf etwas bauen kann, was gewissermaßen schon Mainstream ist. Das andere ist, es gibt jetzt heute in Dortmund einen Kongress, der hat eure Frage, Prekarität. Und darin ist die Hauptstoßrichtung gegen die Dienstpflicht zu gemeinnütziger Arbeit. Habt ihr das auch? Ja. Das ist die Hauptstoßrichtung, das soll nicht sein. Das ist der Gipfel der Prekarität. Da entsteht ein dritter Arbeitsmarkt, wo die Menschen, die irgendwie Arbeitslosen und sonst was, sollen die Pflicht bekommen. Ich bin zu Ende jetzt. Die sollen die Pflicht bekommen, eine sinnvolle, nützliche Tätigkeit in der Gesellschaft anzunehmen. Und dagegen laufen sie nun Sturm. Das sieht man aber doch gleich, dass dieser Sturm verkehrt ist in der einfachen Negation. Das können wir nicht einfach ablehnen, sondern wir müssen ablehnen, dass es nur dieses ist und nicht gleichzeitig alle anderen Gebiete auch. Es muss als einseitige, das heißt, man wird sehen, dass die alle einseitigen Lösungen falsch sind. Und dass wir eine Verknüpfung brauchen. Und auf diesem Dortmunder Kongress, für den hat Gisela Notz dann geschrieben, in der Wahrheit müssen wir fordern, dass die Erwerbsarbeit auf alle gleichmäßig verteilt ist. Das ist auch nicht gut. Da fehlen wiederum die drei anderen Bereiche. Das ist nicht das Problem, dass wir Erwerbsarbeit gleichmäßig verteilen wollen, sondern wir brauchen die radikale Verkürzung der Erwerbsarbeit, damit wir endlich alle anderen Bereiche tun können. Und die in dieser Verknüpfung werden die also dynamisch sein. Ich wollte einen Satz zu eurer Demokratie als Schlusssatz sagen. Ich dachte, dass man diese vier in einem Perspektive, ich lasse alle anderen Beispiele weg, es gibt nur unheimlich viele, an denen ihr das schnell sehen könnt, wie sich das politisch nützlich macht. Aber ich dachte, dass man in dieser vier in einem Perspektive die Frage der Gerechtigkeit und der Demokratie anders positioniert und diskutiert. Weil unser Gerechtigkeitsbegriff würde doch dann eine andere Arbeitsteilung betreffen. Also gerecht ist, wenn Arbeit in diese vier Teile geteilt, auf alle gleichmäßig verteilt würde. Und nur so ist doch auch die Demokratiefrage diskutierbar, weil die Menschen müssen doch kompetent sein für Demokratie und müssen das lernen. Doch der Giddens auch völlig recht, das lernt man. Und wenn man in allen vier Bereichen ist, und ebenfalls politische Gestaltung zu den eigenen zu lernenden Aufgaben gehört, kann man praktisch den Demokratiebegriff praktisch Wirklichkeit werden lassen und kann man die Gerechtigkeit so ansetzen, dass es nicht sofort wieder eine ideologische Phrase wird, die für niemanden etwas bedeutet. Also würde ich die Gerechtigkeit mit der Arbeitsteilung verbinden. Punkt. Thank you.